Estoy buscando la radio contrabanda. Busco la radio contrabanda. Oh yeah. 91.4. Niemandsland 91.4 Kontrabanda FM Barcelona. Guten Morgen, hier beginnt ein neues Niemandsland. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona sendet jetzt von 10 bis 12 Uhr auf Deutsch. Direkt aus dem Herzen einer großen Stadt, aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten Kultur, Sprache, Politik und Geschichte. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbst verwaltet, selbst finanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 28. April 2018. Mein Name ist Detlef Jeskatz, ich begrüße Sie. Unsere Telefonnummer lautet 93013-9533. Immerzu höre ich von ihr reden, als wäre sie an allem schuld. Seht nur, wie sanft und bescheiden sie unter uns Platz nimmt. Warum besudeln wir denn ihren guten Namen und leihen ihn dem Präsidenten der USA, den Bullen, dem Krieg und dem Kapitalismus? Wie vergänglich sie ist und das, was wir nach ihr nennen, wie dauerhaft. Sie, die Nachgiebige, führen wir auf der Zunge und meinen die Ausbeute. Sie, die wir ausgedrückt haben, soll nun auch noch ausdrücken unsere Wut? Hat sie uns nicht erleichtert? Von weicher Beschaffenheit und eigentümlich gewaltlos ist sie von allen Werken des Menschen vermutlich das Friedlichste. Was hat sie uns nur getan? Die Scheiße. Hans Magnus Enzensberger.

Meine Journalisten verhielten sich in jenen sehr schwierigen Tagen recht ordentlich. Mehrere Gesandtschaften hatten ihren Staatsangehörigen Schutz in Caldetas angeboten, wohin die meisten diplomatischen Vertretungen schon vor einiger Zeit übergesiedelt waren. Dort, 40 Kilometer von Barcelona, konnte man sich das Krachen der Explosionen in voller Ruhe anhören, aber die Korrespondenten der ausländischen Presse waren gehalten, in der Stadt zu bleiben. Das war kein Bombardement wie die anderen, gewöhnlichen, denen nur auf der letzten Seite der Zeitung ein paar Zeilen eingeräumt wurden. Dies gab Nachrichten, die die große Presse nicht unterdrücken konnte, auch wenn die Opfer nur spanische Republikaner waren. Das Hotel Majestic, wo fast alle ausländischen Journalisten wohnten, konnte kaum ein sicherer Aufenthalt genannt werden. Das Hotel Ritz war schon am ersten Tag, am 15. März, von einer Bombe getroffen worden. Sie hatte den Ballsaal zerstört. An diesem Tag beschränkten die Faschisten ihre Angriffe nicht auf den Hafen und die dicht bevölkerten, ärmsten Stadtteile, wie etwa Barceloneta, das nur noch ein Schutthaufen war. Sie flogen vielmehr über die Stadt hinweg und warfen irgendwo Bomben ab, gleichgültig, ob sie nun die Eleganten oder die Armenviertel trafen. Die Republikaner befinden sich in Aragonien überall auf dem Rückzug. Zwar erreichen von Frankreich aus zwischen April und Mai 1938 25.000 Tonnen Kriegsmaterial die republikanischen Armeen, aber zu diesem Zeitpunkt ist der Zusammenbruch nicht mehr aufzuhalten. Im Juni 1938 fällt die Stadt Castellón, nördlich von Valencia. Mit El Grau de Castellón besitzen die Nationalen nun einen großen Mittelmeerhafen. Im Norden halten die Republikaner nur noch ein kleines Gebiet. Die Fronten laufen hier südlich von Tarragona und östlich von Lérida, während der Norden durch die französische Grenze markiert wird. Von dort aus aber besteht keine Verbindung zu der Gegend um Madrid und den Alicante-Provinzen, die noch in den Händen der Republikaner sind. Ein Schweizer Freiwilliger, der bei den Kämpfen in Aragonien in die Gefangenschaft der Franco-Truppen gerät, berichtet. Die Freiwilligen, unter denen ich mich befand, waren Angehörige des Lincoln-Washington-Bataillons. Auch der Kommandeur des Bataillons, ein amerikanischer Universitätsprofessor, befand sich unter ihnen. Er gab uns Befehl, von der Hochebene in die Schlucht hinunterzusteigen. Doch als wir in die Schlucht kamen, gerieten wir in ein Kreuzfeuer faschistischer Maschinengewehre. Es war schrecklich, welche Verheerungen dieses Feuer unter uns anrichtete. Die Amerikaner und Kanadier, alles große und stark gebaute Kerle, fielen massenweise. In wenigen Minuten bildete sich ein ganzer Hügel von Leichen. Ich verdanke meine Rettung nur dem Umstand, dass ich mich sofort, als wir Feuer bekamen, auf den Boden warf. Ich beobachtete noch, wie der Bataillonskommandeur mit seinem Adjutanten auf eine Hütte zurannte. Die Kugeleinschläge zeigten, dass die Faschisten die beiden mit dem Feuer verfolgten und abzuschießen versuchten. Doch dies gelang ihnen nicht und der Kommandant erreichte die Hütte. Später erfuhr ich dann, dass er in jener Hütte gefangen genommen wurde. Uns blieb nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich zurückzukriechen, um aus dem Kreuzfeuer der Maschinengewehre herauszukommen. Von den ca. 700 Mann, die wir noch vor wenigen Minuten gewesen waren, gelang es nur 40, sich zu retten. Der größte Teil war gefallen und andere gerieten in Gefangenschaft. Noch ein einziger Offizier, ein Kapitän, war übrig geblieben. Er befahl uns, auf dem Plateau, das viele kleine Hügel aufwies, in Deckung zu gehen. Dieser Tag, der 1. April 1938, war fürchterlich heiß. Nirgends gab es Wasser und gegessen hatten wir schon längere Zeit nichts mehr. Wir verkrochen uns in die Büsche und warteten auf die schützende Nacht. Auf einmal sahen wir, wie gerade uns gegenüber, in einer Entfernung von 100 Metern, auf einem Hügel eine Batterie der Faschisten in Stellung ging. Offenbar hatten diese keine Ahnung, dass wir uns in der Nähe befanden. Ohne langes Besinnen eröffneten wir das Feuer. Die Faschisten waren völlig überrascht, und da sie keinerlei Deckung hatten, rannten sie um die Kanone herum. Uns war dies eine kleine Revanche für die Abschlachtung unserer Kameraden in der Schlucht. Durch diese Schießerei kamen wir aber um alle unsere Gewehrmunition. Wir besaßen ein leichtes Maschinengewehr und dazu noch einen einzigen Gurt Munition. Den verschossen wir, als eine faschistische Kavallerieabteilung auf uns zukam. Es gelang uns, die Kavalleristen zurückzutreiben und ihnen die Lust auf weitere Angriffe zu nehmen. Endlich brach die Nacht herein. Der Hauptmann teilte uns in Gruppen von je 4 oder 5 Mann auf. Jede dieser Gruppen sollte während der Nacht versuchen, sich durch die faschistischen Linien zu schlagen, denn wir waren völlig eingekreist und angesichts der feindlichen Übermacht war gar nicht an einen gewaltsamen Durchbruch zu denken. Ausgerechnet in meine Gruppe kam ein alter Amerikaner, an dessen Marschschuh eine Sohle los war. Immer wenn wir versuchten, uns durchzuschleichen, wurden wir durch den Lärm verraten, den die klappernde Sohle verursachte. Alle unsere Vorschläge bei dem amerikanischen Kameraden, er solle die Sohle doch in drei Teufelsnamen festbinden, nützten nichts. Wir kamen in der ersten Nacht nicht durch. Während dem Tag lagen wir wieder hungernd und dürstend in den Büschen und versuchten es dann die nächste Nacht wieder. Doch es gelang wieder nicht. 3 Tage und 3 Nächte unternahmen wir solche Versuche und immer misslangen sie. In unserer Gruppe waren wir nur noch 3 Mann. Der alte Amerikaner und ein anderer Kamerad waren gefallen. Nur ganz wenige Gruppen kamen durch. Ein Großteil der Kameraden fiel, da die faschistischen Wachposten, sobald sie das geringste Geräusch hörten, Handgranaten warfen. Andere Kameraden gerieten in Gefangenschaft. Am 4. April 1938 hält sich der Trupp der Versprengten immer noch versteckt. Halb ohnmächtig vor Hunger und Durst beschließen sie, nach einer menschlichen Ansiedlung Ausschau zu halten. Ich forderte die anderen Kameraden auf, mitzukommen, doch keiner wollte mitkommen, und so entschloss ich mich schließlich, allein zu gehen. Nachdem ich eine halbe Stunde gelaufen war, kam ich zu einem Bauernhaus. Ein junges Mädchen wusch vor dem Haus die Wäsche. Als sie mich in meinem verwahrlosten Zustand sah, fragte sie sofort: »Republicano?« Als ich bejahte, fragte sie: »Hambre? Hunger?« Das brauchte ich nicht zu bejahen, denn offenbar sah sie es mir an. Sie rief nach dem Vater, der aus dem Haus trat. Nachdem er mich gesehen hatte, holte er sofort etwas zu essen. Er brachte mir ein riesiges Stück Brot mit Eiern darauf, sowie 2 Liter Wasser und 1 Liter Wein. Ich schlang und goss alles in mich hinein wie ein Tier. Das Mädchen betrachtete mich mitleidig und fing in französischer Sprache ein Gespräch mit mir an. Sie erzählte mir, dass sie längere Zeit in Frankreich gearbeitet habe. Alto! Manos arriba! Hände hoch. Dieser Ruf riss mich aus dem Gespräch. Hinter dem Haus hervor waren 12 faschistische Soldaten mit einem Sergeanten getreten. Sie richteten alle die Gewehre auf mich. Doch die Anwesenheit des Mädchens rettete mir das Leben, denn die Faschisten wollten sich anscheinend als Caballeros aufspielen und verzichteten deshalb darauf, mich vor den Augen des Mädchens abzuknallen. Sie führten mich hinter das Haus und ich glaubte bestimmt, dass jetzt mein letztes Stündlein geschlagen habe. Merkwürdigerweise empfand ich nicht einmal Angst, sondern nur eine schreckliche Müdigkeit. Ich war in einem Zustand, wo mir alles gleich war. Einen Moment ging mir der tröstliche Gedanke durch den Kopf, vor dem Sterben doch noch einmal gut und genug gegessen zu haben. Hinter dem Haus ließen jedoch die Faschisten die Gewehre sinken und machten sich daran, mich auszuplündern. Alles wurde mir weggenommen. Die Wolldecke, die Zeltbahn, die Uhr, das Geld, der Tabak, alle Kleinigkeiten, die man zum persönlichen Bedarf bei sich trägt. Darauf nahmen sie mich in ihre Mitte und führten mich auf die Straße nach Tortosa. Ich war in die Kriegsgefangenschaft Francos geraten. Unterwegs boten mir die Faschisten eine Zigarette an, aber da sie mir den Tabak weggenommen und mich überhaupt wie Räuber ausgeplündert hatten, verschmähte ich die Zigarette, indem ich als Antwort irgendeinen Fluch hervorstieß. In Gandesa bot sich mir ein schreckliches Bild. Die Stadt war von den ständigen Fliegerbombardements völlig zusammengeschossen. Jedoch der schrecklichste Anblick waren die unzähligen Leichen. Die Leichen waren wie Sandsäcke der Straße entlang zu einer Palisade aufgestapelt worden. Eine ganze militärische Einheit der Republikaner musste in Gefangenschaft geraten und von den Faschisten niedergemetzelt worden sein. Da es sehr heiß war, gingen die Leichen schon in Verwesung über und verbreiteten einen furchtbaren Gestank. Als ich diese Berge von Leichen sah, da war es für mich klar, dass es auch mit mir bald zu Ende ginge und dass auch mein Leichnam bald bei den anderen liegen würde. In der Stadt wurde ich auf einen Platz geführt und dort wie ein seltenes Stück zur Schau gestellt. Faschistische Soldaten und besonders viele Italiener bildeten einen Kreis um mich und beschimpften mich in allen Tonarten. Doch ich hörte kaum darauf. Ich war so müde, dass mir alles gleichgültig war. Nach einiger Zeit wurde ich schließlich ins Gefängnis abgeführt. Abends um 8 Uhr trafen alle meine Kameraden ebenfalls im Gefängnis ein. Sie waren durch Hundepatrouillen aufgestöbert und gefangen genommen worden. Ich war insofern im Vorteil, indem ich etwas gegessen hatte, denn im Gefängnis gab es nichts. Wir standen unter italienischer Bewachung und wurden am anderen Tag auch von Italienern und auf italienischen Camiones-Lastwagen nach Alcañiz geführt. Diesem Umstand verdankten wir unser Leben. Die Italiener waren nämlich daran interessiert, internationale Freiwillige gefangen zu nehmen, weil diese meist gegen Italiener ausgetauscht wurden, die auf republikanischer Seite gefangen waren. Hätten die spanischen Faschisten zu befehlen gehabt, würde man uns sicher kurzerhand über den Haufen geschossen haben. Wir hatten dann später noch Gelegenheit, die Grausamkeit der Navarra-Faschisten kennenzulernen. Sie hörten: Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 74. Teil. Das Ende ist nah. Eine Niemandsland-Produktion 2018. Literaturhinweise: Constancia de la Mora, Doppelter Glanz, Berlin 1949. Dann wie immer das Buch Der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, herausgegeben und eingeleitet von Hans-Christian Kirsch, erschienen 1967 im Karl Rauch Verlag in Düsseldorf. No pasarán. Pasaremos. Ich habe keine Angst, was soll passieren, man wird es sehen und ausprobieren. Die Wendungen in den Ländern und es wird schon wieder gut gehen. Der Wind trägt sie davon. Was wolltest du vom großen Wagen, wohin soll dein Auftrag dich verschlagen? Der Augenblick in Samt gehüllt, auch wenn das keinen Sinn hat. Der Wind trägt ihn davon. Nichts von alledem wird bleiben. Oh, oh, oh, der Wind trägt uns davon. Liebkosungen und Kugelhagel, alle Wunden, die uns plagen, Geschmack aus einer anderen Zeit. Von gestern oder morgen. Der Wind trägt ihn davon. Am Waffengurt die Entwicklungslehre, Chromosomen in der Atmosphäre, mit dem Taxi in die Galaxie und auf mein fliegender Teppich. Ihn trägt der Wind davon. Nichts von alledem wird bleiben. Oh, oh, oh, der Wind trägt uns davon. Wohlgeruch vergangener Zeiten, wer könnte an deiner Türe läuten? Eine Unzahl von Bestimmungen, sucht dir eine aus, was wird dir davon bleiben? Der Wind trägt sie davon. Überschwemmen Land und Felder, jeder macht die Abrechnung mit sich selber. Und ich nehme mit meine Schattenwelt, was mir von deinem Staub bleibt. Der Wind trägt ihn davon. Nichts von alledem wird bleiben. Oh, oh, oh, oh. Der Wind trägt uns davon. escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Das Noise-Rock-Trio Die Nerven hat ihr zugänglichstes Album herausgebracht. Es besteht aus stellenweise toll psychedelischem Krach und viel Fake. Vielleicht zuerst ein paar Worte zur Band. Die Nerven sind eine deutsche Punkband aus Stuttgart, die die Genres Post-Punk, Noise-Rock und Indie-Rock zu vereinbaren versucht. Die Nerven spielen eine Mischung aus, wie gesagt, verschiedenen Punks- und Post-Punk-Stilen mit überwiegend, wie man hört, negativen, düsteren, deutschsprachigen Songtexten. Die Musik ist von verschiedenen Bands beeinflusst, so spielen Sonic Youth eine Rolle, es werden aber auch die schweren Gitarrenriffs von beispielsweise Black Sabbath verwendet. Für den Gesang ist zuständig Herr Julian Knot, ebenfalls am Bass. Max Rieger, Gesang, Gitarre und am Schlagzeug Kevin Kuhn. Aus der Familie des Dr. Professor und Ehrenkonsul Kuhn. Der ist seit 2012 dabei. Diese Jungs sind wirklich beeindruckend, man muss es sagen. Die sind ganz klar auf hartem Post-Noise- und Punk-Kurs. Und das neue Album, Fake, tja, was soll man dazu sagen? Mit dem Klang einer aus den Angeln klagenden Tür schleicht sich die Gitarre an. In ihrer Gegenstimme wächst auf den perlenden und dann zischenden Becken des Schlagzeugs ein Groll und verschafft sich im Handumdrehen Platz und Weg. Nur noch Sekunden und es wird wer aus dieser Tür gehen oder aus dieser Tür fallen oder fliegen. Mit einem Knall fliegt sie ins Schloss. Lass alles los, gib alles frei, nichts bleibt, wettert der Sänger und scheint dabei sein Mikrofon verschlucken zu wollen. Ein Break und der Rhythmus erinnert an Black Betty, einen zumeist dem US-Blues-Musiker Led Belly zugeschriebenen Song aus den frühen 30ern des 20. Jahrhunderts. Weiter im Text. Immer nur dagegen, nie wirklich da, immer nur dagegen, aber gegen was? Knapp 3 Minuten nur und Schluss ist. Der Sänger atmet, die Zuhörer halten den Atem an. Gut, ich werde dieses Lied jetzt spielen. Es heißt Frei und ist von dem Album Fake, Die Nerven. Was ich heute sage, morgen schon vergessen. Nichts, was in Erinnerung bleibt. Her mit euren Lügen, her mit eurem Nein. Ich habe Algorithmen, die alles erklären. Multiplikatoren, um alles zu vermehren. Ein Funken im System, the war inside. Her mit euren Lügen, her mit eurem Neid. Her mit euren Lügen, her mit eurem Neid. Ja, da gibt's keine zarten Zwischentöne. Die gehen knallhart zur Sache, die Jungs von Die Nerven. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, 91.4 FM. Es ist Samstag, der 28. April. Nächste Woche ist der 1. Mai, da heißt es wieder heraus, heraus zum 1. Mai. Ich wollte noch ein paar Schlussworte sagen zu dieser Gruppe, Die Nerven, die mir wirklich sehr gut gefällt. Wir haben gerade das Lied gehört, Frei. Und es ist das dritte von insgesamt 12 Stücken auf dem Album Fake, so heißt das, des jungen 2010 gegründeten Stuttgarter Noise Rock Trios. Die Nerven sagen selber ihr zugänglichstes Album. Die haben letztens in der Taz ein Interview gegeben im Kreuzberger Ramonis Museum. Neben der alle paar Minuten vorbei bretternden Hochbahn. Obergrundbahn heißt das heute. Wie gesagt, zugänglich ist im Noise-Bereich ein relativer Begriff. Die Nerven spielen kräftigst geräuschhaltige Songs, wie eben gerade gehört, frei oder die sich auf der zweiten Albumhälfte findenden aufgeflogen und skandinavisches Design. Ihr Lärm ist dabei keineswegs formlos, an anderen Stellen gerät er fabelhaft psychedelisch gedehnt und vertrackt. Anspieltipps dafür sind Stücke wie Roter Sand und das danach folgende Alles falsch. Kurz vor 11. An einem wunderbaren, fantastischen, herrlichen, schönen, himmelblauen Frühlingstag hier in der Hauptstadt der Luftschloss Katalanenrepublik. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Ja, der Frühling hat ja schon angefangen, aber jetzt nächste Woche beginnt auch der Wonnemonat Mai. Und dieses Jahr fängt der Mai an mit dem 1. Mai. Und die anderen Jahre? Mit dem 30. April, da gab es nämlich immer die Walpurgisnachtsdemos. Ja, nee, ich wollte nur sagen, da ist er dann wieder, der internationale Kampftag der Arbeiterklasse am nächsten Dienstag. Und da müssen wir dann natürlich raus zum 1. Mai. Vieles geschehen. In einer Woche weiß man gar nicht, wie man das alles nur erwähnen, analysieren, bewerten und darstellen soll, was so alles geschehen ist. In Spanien kocht mittlerweile der Volkszorn gegen eine Justiz, die immer mehr zeigt, welchen Charakter sie eigentlich hat. Es ist eine politisch gesteuerte, von rechts beeinflusste, klassenmäßige und nun auch patriarchalisch-machistische, eigentlich schmutzige Justiz. Das hat sie mal wieder erwiesen. Die stecken Leute ins Gefängnis wegen ein paar frechen und vielleicht sogar obszönen Worten und Zeilen in einem Liedtext oder in einem Twitter. Die verfolgen verhasste Politiker bis in andere Länder. Die katalanischen Separatisten werden mit aller Härte verfolgt und versucht ins Gefängnis zu stecken. Und nun werden Frauen, die vergewaltigt wurden, als Lügnerinnen hingestellt. Das wäre ja gar keine Vergewaltigung, das wäre ja nur ein Missbrauch. Und diese Frau hätte ja wohl mitgemacht, wenn 5 besoffene, zum Teil auch durchtrainierte Typen sich im Morgengrauen ein Mädchen schnappen, das sich nicht wehren kann. Dann hat sie eine Wahl. Sie lässt sich von denen totschlagen oder sie hält still. Und das ist geschehen. In Pamplona gab es ein Urteil, Werner. Ja, also geschehen ist es vor 2 Jahren. Pamplona bei den Sanfermines, also diese Veranstaltung, die da jedes Jahr stattfinden, wo dann junge Leute vor irgendwelchen Stieren herrennen durch die Straßen und versuchen, nicht aufgespießt zu werden. Eine Art Männlichkeitsritual, um die jungen Leute in die Welt der Männer einzuführen. Und spätestens seit Hemingway ist dieses Fest ja weltweit bekannt. Und natürlich muss man da dann hingehen. Die ganzen Leute kommen angereist aus ganz Spanien und auch aus dem Ausland und aus Australien und aus USA und so weiter und aus Japan. Und das sind dann eben mehrere Tage hintereinander totales Besäufnis und Fiesta für alle. Ja. Die Leute schlafen in den Park. Parks oder auf der Straße und erbrechen sich da auch und so geht es da eben zu. Und vor 2 Jahren, das gehört dann offenbar auch zum Fest, haben sich dann 5 junge Männer zusammengerottet. Die hatten sich selber den Namen gegeben La Manada, also zu Deutsch ungefähr die Meute oder das Rudel, wir sind das Rudel. Und was denen dann eingefallen ist, was irgendwie auch zum Fest gehört hat, eine Frau, da muss eine Frau her. Ja. Und dann haben sie sich an eine rangemacht, eine 18-Jährige, es war schon nach Mitternacht, glaube ich. Und also sie war auch betrunken. Und haben sie am Ende vergewaltigt, in den Hausflur reingedrängt in eine Ecke und haben sie mehrmals vergewaltigt. Ja. Und darauf stehen eigentlich, und das hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, bis zu 23 Jahren Gefängnis. Gut, seit vorgestern ist nun das Urteil raus, sie bekommen nur 9 Jahre, weil es sich nicht um eine Vergewaltigung gehandelt hätte, sondern nur um sexuellen Missbrauch. Also sexueller Missbrauch kann auch dann vorliegen, wenn es zu einer Penetration kommt, wie das in diesem Fall mehrmals der Fall war. Ne? Nur der Unterschied ist der, dass bei einer Aggression, also bei einer Vergewaltigung, muss irgendwie Gewalt mit im Spiel sein oder mindestens Einschüchterung und Bedrohung des Opfers. Und das hätte nun offenbar nicht vorgelegen in diesem Fall. Also was die Richter da damit insinuieren wollen, ist, die Frau sei im Grunde einverstanden gewesen. Sie wurde ja gar nicht geschlagen. Ja. Und also deshalb wurden die Leute jetzt nur zu 9 Jahren verknackt. Außerdem hatten sie ihr noch das Handy geklaut, ne? Wahrscheinlich deshalb, dass sie nicht um Hilfe rufen konnte. Im Laufe vom Verfahren ist auch rausgekommen, dass dieselbe Gruppe, dieses Rudel, diese Meute, schon vor 2 Jahren mal eine andere Frau vergewaltigt haben, die offenbar bewusstlos war in diesem Moment. Und auch das wäre dann natürlich keine Vergewaltigung, weil wenn die Frau bewusstlos ist, dann wird ja keine Gewalt angewendet. Ne? Also so denken unsere Richter. Und das waren also in dem Fall jetzt 3 Richter, beziehungsweise eine Richterin und ein Richter, die sie dann verknackt haben. Und der 3. Richter, der wollte diese Typen überhaupt ganz freisprechen. Ja? Diese Typen haben ja auch ein Video aufgenommen, die haben sich ja genau Noch selber damit gefilmt und gebrüstet, ja, und haben sich da als Helden aufgespielt, weil sie ein wehrloses Mädchen zu 5 Mann sich gepackt haben, war ja welche Heldentat. Die haben das also aufgenommen und haben damit angegeben und haben so getan, als wären sie jetzt die Riesenmanada und solche Geschichten. Und der Richter, einer der Richter, der dieses Video gesehen hat, wollte sogar noch erzählen, dass das Mädchen dabei Spaß gehabt hätte. Und solche Geschichten, und das sind eigentlich Sachen, da kann man nur noch staunen, mit den Ohren schlackern. Die Leute sind wirklich empört. Es gibt schon über 1 Million Unterschriften, die fordern, diese Richter abzusetzen. Inhabilitation. Diese Richter sollen ihres Amtes enthoben werden. Das haben schon 1,3 Millionen Frauen innerhalb von 2 Tagen unterschrieben. So eine Aktion hat es noch nie gegeben. Die Leute sind stinksauer und die Regierung muss jetzt etwas machen. Es gab ein paar lahme Erklärungen von Spaniens Innenminister, von Rajoy auch. Und die haben da ganz lahm irgendwie gesagt, man soll die Entscheidungen der Justiz respektieren. Das ist die Formel, die sie immer erzählen. Und dann haben sie auch noch gesagt, sie wollen aber jetzt eine Gesetzesreform, dass eben die Klassifizierung dieser Sachen etwas schärfer gemacht werden sollte, bla bla bla. Das heißt, die tun nichts, die wollen Zeit gewinnen, bis Gras über die Sache gewachsen ist und dann können die Vergewaltiger und die Kultur, diese Rape Culture, in der die Frauen leben müssen, die können weitermachen. Ja, also immerhin ist doch diese Protestbewegung jetzt in den letzten zwei Tagen, heute gibt es weitere Demonstrationen dazu, dermaßen stark und geworden und angewachsen, dass also selbst innerhalb von der PP, von dieser Regierungspartei, jetzt Leute dafür sind, diese Schizophrenie mindestens tendenziell aufzuheben. Naja gut, aber es ist doch wieder ein Ausdruck dafür, was wir hier für eine Justiz haben. Ja, es gibt 100.000 andere Beispiele aus anderen Bereichen auch dazu, aber ich finde es sehr symptomatisch. Ne? Also wenn und dann diese Typen, diese Manada, diese fünf Jungs, Bonner Jungs, wie alt waren die? Zwischen 25 und Anfang 30, glaube ich. Das sind keine Jungs mehr, das sind Männer und das sind Dreckschweine und die sollten die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen und die sollten das mal am eigenen Leibe erleben. Wir hoffen, dass sie im Gefängnis auch dasselbe erlebt haben, was dieses Mädchen erleben musste. Das wäre natürlich auch eine feine Strafe, so eine feine Nebenstrafe. Und solche Typen, die gibt's ja überall, ne? Die in den Diskotheken am Wochenende oder Ultras beim Fußball oder Fans von Stierkämpfen und so, das ist alles diese Art von Leuten, ja. Und wenn die jetzt einfach zu viel Testosteron haben, ja, und Nervenkitzel suchen und brauchen, ne, dann finde ich es besser, wenn sie sich nicht ins Auto setzen oder aufs Motorrad und dann mit 230 über die Autobahn rasen oder so was machen wie jetzt in Pamplona oder da, dass sie irgendwie vor irgendwelchen Stieren herlaufen. Oder auch nicht Frauen gewaltigen, wenn sie wirklich dieses Bedürfnis haben, so Nervenkitzel brauchen und suchen und sich beweisen wollen, dann sollen sie doch von mir aus eine Bank überfallen. Gut, wir im Niemandsland sind ebenfalls empört, stinksauer und wir werden ebenfalls auf alle Demos gehen, die es geben wird und wir werden nicht locker lassen, zusammen mit den Frauen gegen diese Justiz zu protestieren und auch gegen diese Rape-Culture und diese machistische Kultur, in der die Frauen gezwungen sind zu leben. Ja, also jetzt nochmal konkret zu diesem Fall von den fünf Angeklagten. Einer war Polizist bei der Guardia Civil und der andere Soldat beim Militär, ja. Und solche Leute gehören natürlich auch zu diesen jungen Männergruppen, die sich da aufspielen und den Helden raushängen. Ja? Und in dem Zusammenhang fällt mir jetzt noch eine andere Geschichte ein. Also wenn hier in Spanien jemand das Wort Atocha hört, dann denken alle an den 11. März 2004, wo es in Madrid diese islamistischen Anschläge gegeben hat mit fast 200 Todesopfern. Ne? Aber viele Leute, die Älteren, die denken auch noch an Atocha in einem anderen Zusammenhang, nämlich an die Straße Atocha Nummer 55, auch in Madrid. Am 24. Januar 1977, dort gab es ein Rechtsanwaltsbüro von Abogados Laborales, also von Comisiones Obreras, von der Gewerkschaft, die Anwälte, die auf arbeitsrechtliche Fragen spezialisiert sind. Und da eines Abends kam da auch so eine rechtsextreme Mörderbande rein und hat mit Pistolen auf die Anwälte geschossen. Resultat 5 Tote und 4 Verletzte. Also das waren, die gehörten zu Fuerza Nueva, so eine faschistische Gruppe, italienischer Faschist war auch noch mit dabei. Und wer auch Mitglied war von diesem Anwaltskollektiv, damals war Manuela Carmena, die heute Bürgermeisterin ist in Madrid. Und sie hatte zum Glück kurz vorher, vor diesem Attentat, das Büro gewechselt und die haben sie also deshalb dann nicht erwischt. Ne? Und jetzt, was hat es mit heute zu tun? Da gibt es in Madrid innerhalb der Polizei, also konkret der Stadtpolizei, der Guardia Urbana, eine WhatsApp-Gruppe, so nennt man das doch, ne? Also eine Gruppe, ja, ja. Eine Gruppe von Leuten, wo die dann untereinander sich austauschen können, sich unterhalten und kommentieren, was halt so anliegt, ja. Also in diesem konkreten Fall bis zu 200 Polizisten von dieser Guardia Urbana waren in dieser Gruppe und unter anderem haben sie natürlich auch über ihre Chefin gemosert, über diese Manuela Carmena, die jetzige Bürgermeisterin. Eine progressive linke Frau, die versucht, eine Stadtpolitik für die Menschen zu machen und nicht für die eigenen Taschen. Und da schreibt dann doch einer von dieser Gruppe, schade, dass sie an diesem Tag nicht im Büro war, also in Anspielung auf das Attentat in Atocha, mit anderen Worten soll das also heißen, schade, dass die nicht auch umgelegt wurde. Ja, und jetzt hat einer von dieser Gruppe, ein Delegierter von der Gewerkschaft, glaube ich, von Comisiones, hat den also angezeigt für seine Äußerung. Was ist passiert? Der Richter hat also Nachforschungen angestellt und hat jetzt das Verfahren eingestellt. Genau. Ne? Man wundert sich natürlich. Ne? Und seine Begründung war jetzt, ja, diese WhatsApp-Zirkel, das war eine geschlossene Gruppe, wo Außenstehende keinen Zugang dazu haben. Ne? Also deshalb überwiegt hier die freie Meinungsäußerung und so bla, bla, bla. Meinungsaustausch. Ne? Deshalb kann also diese Äußerung nicht eingestuft werden als Beleidigung oder als Hassdelikt gegen die linke Bürgermeisterin. Ja. Also solche Freunde und Helfer haben wir hier. Politiker, Polizisten, Richter, die unsere Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten und uns schützen sollen. Die Frage ist nur, wer schützt uns vor denen? Das widerspricht auch anderen Urteilen, wo in ähnlichen Fällen ein Witz gemacht wurde über einen faschistischen Politiker oder über ein Attentat, das ETA begangen hat. Und da sind die Richter gnadenlos. Im gleichen Fall, das könnte man natürlich auch als private Äußerung in einem geschlossenen Zirkel interpretieren. Da haben sie knallhart zugeschlagen und Gefängnisstrafen verhängt. Yeah. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Es ist kurz nach 11, es ist Samstag, der 28. April 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten und vermischten Meldungen vom heutigen Tage und von der Woche. Thema Mörder. Toronto. Der Täter, der am Montag im kanadischen Toronto einen Lieferwagen auf den Gehsteig einer belebten Straße gelenkt hatte, soll es vor allem auf Frauen abgesehen haben. Bei den Opfern handele es sich überwiegend um Frauen im Alter zwischen etwa 20 und 80 Jahren. Das sagte Chefermittler Graham Gibson am Dienstag. In einem Facebook-Eintrag unmittelbar vor der Tat hatte der 25-jährige Täter, ein gewisser Alec Minassian, zudem eine kryptische Nachricht hinterlassen, in der er Elliot Roger seine Bewunderung aussprach. Dieser hatte 2014 im US-Bundesstaat Kalifornien 6 Menschen und anschließend sich selbst getötet, nachdem er zuvor Frust über eine Zurückweisung durch Frauen geäußert hatte. Bei der Tat wurden nach jüngsten Angaben 10 Menschen getötet und 14 verletzt. Einige der Verletzten schwebten am Mittwoch noch in Lebensgefahr. Der Täter war festgenommen worden. Berlin. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, werden demnächst tausende bereits entschiedene Asylverfahren noch einmal überprüft. Das kündigte der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Stefan Mayer von der CSU, am Mittwoch nach Angaben von Sitzungsteilnehmern im Innenausschuss des Bundestages an. Ziel sei eine Überprüfung von 10% aller positiv beschiedenen Asylanträge der vergangenen Jahre. Offizieller Anlass hierfür ist ein Fall aus Bremen, wo zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen Asyl erhalten haben sollen. Obwohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren, die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt gegen die frühere Leiterin der BAMF-Außenstelle in Bremen und 5 weitere Beschuldigte. Am Dienstag hatte bereits der Bundesrechnungshof angekündigt, die Arbeitsabläufe beim BAMF einer Prüfung zu unterziehen. Auch ein Auswuchs der völlig verrückten Willkommenskultur der Regierung Merkel. Hören wir mal, was die Tagesschau in 100 Sekunden heute am 28. April 2018 zu bieten hat. Die Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Morgen, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Treffen zwischen Trump und Merkel bei den zentralen Punkten wie dem Atomabkommen mit dem Iran und dem Handelsstreit mit der EU gab es keine erkennbare Annäherung. Bundeskanzlerin Merkel sagte, Deutschland müsse auf internationaler Bühne mehr Verantwortung übernehmen. Kritik an deutschen Verteidigungsausgaben. Bei seinem Antrittsbesuch im NATO-Hauptquartier sagte der neue US-Außenminister Pompeo, Deutschland erhöhe seinen Verteidigungshaushalt nicht wie vereinbart. Die NATO-Staaten hatten als Ziel 2% der Wirtschaftsleistung vereinbart. Bundesfamilienministerin Giffey kündigt Kita-Gesetz an. Der Funke Mediengruppe sagte sie, ihr Entwurf enthalte insgesamt 9 Instrumente, die den Ländern dabei helfen sollen, die Qualität von Kitas zu verbessern. Der Bund stelle dafür zusätzlich 3,5 Milliarden Euro bereit. Deutscher Filmpreis für 3 Tage in Quiberon. Die Hommage an Filmlegende Romy Schneider wurde als bester Film sowie in 6 weiteren Kategorien ausgezeichnet. Unter anderem für Hauptdarstellerin Marie Bäumer. Und zur Fußball-Bundesliga. Hoffenheim bleibt im Höhenflug. Die Mannschaft darf dank Kramaric weiter auf die Teilnahme an der Champions League hoffen. Der Kroate machte beim Spiel gegen Hannover 3 Tore. Die Partie endete 3:1. Das Wetter heute im Nordwesten wolkig mit Schauern, im Osten meist freundlich, später in der Südhälfte örtlich Gewitter, Höchstwerte 12 bis 26 Grad. Palma de Mallorca. Auf Mallorca werden Immobilienbesitzer im Gebiet der Inselhauptstadt Palma bald keine Zimmer oder Wohnungen mehr an Urlauber vermieten dürfen. Eine entsprechende Verordnung wurde von der linken Stadtregierung auf Forderung von Bürgerinitiativen am späten Montagabend bekannt gegeben. Künftig soll in Palma nur die Ferienvermietung von Einfamilienhäusern erlaubt sein, sofern sich diese nicht auf geschütztem ländlichen Boden, in der Nähe des Flughafens oder in Gewerbegebieten befinden. Die Neuregelung dürfte im Juni oder Juli in Kraft treten. Im vergangenen Jahr waren auf Mallorca erstmals tausende Menschen gegen die Auswüchse des Massentourismus auf die Straße gegangen. Unter anderem wurde kritisiert, dass vor allem junge Menschen wegen des Booms bei der privaten Ferienvermietung keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Eine Nachricht für alle Marxisten, Ohren gespitzt. Xi ruft auf, Marx zu lesen. Beijing, Peking auch genannt. Xi Jinping, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und Staatspräsident der Volksrepublik, hat seine Mitbürger aufgerufen, das Kommunistische Manifest von Karl Marx zu lesen. Das Werk könne dazu dienen, die Macht der Wahrheit des Marxismus zu verstehen, sowie ein neues Kapitel des Sozialismus mit chinesischem Charakteristika zu schreiben, erklärte er bei einer Bildungsveranstaltung des Politbüros der KP am Montagabend. Die Geschichte einer bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Die Bourgeoisie und das Proletariat. Wir greifen das dankbar auf, Werner, oder? Ja, ja. Also ich bin auch dafür, das kommunistische Manifest immer und immer und immer wieder mal zu lesen. Also finde ich interessanter als Rotkäppchen oder sowas. Ja. Aber gut, vielleicht hätte er auch noch sagen können, die philosophisch-ökonomischen Manuskripte oder das Kapital oder so. So als Appell finde ich das kommunistische Manifest sehr gut, ja. Nur kann man da halt auch schon feststellen, diesen Mechanismus, dieses fast naturwüchsige Denken, was der Marx eben damals schon im Kopf hatte auch, ne, dass dann nach der Sklavenhaltergesellschaft der Kapitalismus sich herausbildet. Danach dann verschärfen sich die Widersprüche zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, dann kommt es zur Revolution und dann kommt es zur Diktatur des Proletariats, ja, und aber dann der Staat, der verschwindet dann so langsam und dann kommen wir am Ende hin zum kommunistischen Paradies. Und zur klassenlosen Gesellschaft. Ja, und da liegt natürlich der Hund begraben. So ist es eben nicht und spätestens seit Lenin oder allerspätestens seit Stalin haben wir dann gesehen, dass im Gegenteil sich der Staat dann immer noch mehr verfestigt und immer noch mehr zur Diktatur wird. Also bis dahin ist alles, bis zur Revolution ist alles Paletti. Ne? Also was dann ab diesem Moment passiert, da sind wir dann wieder gefragt. Dann reicht's nicht einfach nur in die Partei, auf die Partei zu vertrauen, dass die schon den richtigen die richtige Einsicht hat in den Gang der Geschichte. Aber gut, immer mal wieder reingucken ins kommunistische Manifest, aber natürlich kritisch, so wie sich das gehört. In Berlin-Neukölln protestierten am Sonnabend rund 1000 Menschen gegen rechten Terror. Zu der Demonstration hatten unter anderem SPD, Juso, Linke, Grüne sowie die interventionistische Linke aufgerufen. An der Kundgebung nahmen auch Bezirksbürgermeister Martin Hickel von der SPD und die frühere Neuköllner Bürgermeisterin und jetzige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD teil. Giffey sagte gegenüber dem RBB, es sei wichtig, dass Menschen Farbe bekennen gegen den rechten Terror. Der Stadtteil war in den vergangenen Monaten zum Schauplatz mehrerer Anschläge auf Autos und Wohnhäuser linker Aktivisten und Politiker geworden. So brannten in der Nacht zum 1. Februar die Fahrzeuge des Buchhändlers Heinz Ostermann sowie des linken Politikers Ferhat Kozak. Unsere schöne neue Dschihad-Welt bringt uns manchmal die groteskesten Sumpfblüten. Der Salafist Sami A. ist ein Ex-Leibwächter von Bin Laden und der erhält seit 2008 ein saftiges Sozialgehalt. In Deutschland Sozialleistungen von über 1000 Euro. Vom Hindukusch in den Ruhrpott. Ein tunesischer Salafist soll als Bodyguard für Osama Bin Laden gearbeitet haben und erhält in Deutschland monatlich mehr als 1000 Euro staatliche Leistungen. Also mehr als manche Leute, die 40 Jahre in Deutschland gearbeitet haben. Bin Laden-Leibwächter kassiert 1100 Euro Stütze. Diese Überschrift steht am Dienstag in der Bild-Zeitung auf Seite 1. Die Meldung handelt von Sami A., einem 42-jährigen Salafisten aus Tunesien, der mutmaßlich Leibwächter von Qaida-Anführer Osama Bin Laden war. A. gilt sogar noch als Gefährder. Er lebt seit 1997 in Deutschland und bekommt mit seiner Familie monatlich rund 1100 Euro Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen auf eine AfD-Anfrage hervor, aus der die Bild zitiert. Die Summe setzt sich aus mehreren Teilleistungen zusammen. In sein Heimatland kann Sami A. angeblich nicht abgeschoben werden. Der Grund: Die deutsche Justiz geht davon aus, dass A. mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohen. Neu ist an dieser Meldung nichts. Das ist nämlich alles schon jahrelang bekannt. Wenn immer dann, wenn ihr früher Leibwächter von bin Laden war. Wo lebt er? In Berlin? Oder im Ruhrpott lebt er. Im Ruhrpott. Ja, ja. Da in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Gut, dann werfen wir doch einfach noch einen Blick auch auf den christlichen Fundamentalismus. Ne? Kruzifix. Ne? In bayerischen Regionen schon seit vielen Jahren, mindestens an den bayerischen Volksschulen, hängen ja immer schon Kruzifixe. Ne? Als du Kind warst, hast du unter Kruzifixen gelernt in der Volksschule, oder? Nee, ich bin in der Nähe von Stuttgart gegangen. Gab's da keine? Da war das nicht so, aber in Bayern ja. Ne? Und das überrascht einen natürlich, ne, wo wir doch Artikel 4 vom Grundgesetz haben, wo es diese berühmte Trennung gibt zwischen Kirche und Staat, wo der Staat gehalten ist, weltanschauliche Neutralität zu bewahren und so. Aber gut, da hängen einfach christliche Kreuze im Schulzimmer. Und da schon vor über 10 Jahren hat er mal ein Lehrer in Bayern versucht, gerichtlich durchzusetzen, dass er die abhängen darf. Ne? Er ist aber dann gescheitert mit seinen Bemühungen. Und jetzt geht aber die bayerische Staatsregierung noch einen Schritt weiter. Da gibt es ja diesen neuen bayerischen Ministerpräsidenten, einen gewissen Herrn Söder. Und der will jetzt, dass Kruzifixe auch aufgehängt werden im Eingangsbereich von allen Behörden, also nicht mehr nur an der Schule. Und weil er schon die Kritik dann hat kommen sehen, sagt er noch dazu, dieses Kreuz ist nicht religiös zu verstehen, sondern es ist nur ein Symbol der kulturellen Identität christlich-abendländischer Prägung. Tja, ein Hund ist er schon, dieser ja, also, Söder. Also ich verstehe den so, selbst wenn du nicht katholisch oder christlich bist, stecken die dich aber mit in diesen Sack, weil du ja abendländisch geprägt bist. Genau, also schöner hätte das die Pegida oder die Identitären auch nicht sagen können. Da wird also in Deutschland Lehrern und Lehrerinnen, wenn sie Muslime sind, verboten, ein Kopftuch zu tragen, aber wenn der Lehrer oder die Lehrerin dann ein Amulett um den Hals hat mit einem christlichen Kreuz dran, da stört sich kein Schwein dran. Also auch hier sind wir wieder einen Schritt weiter in Richtung Erdoganisierung unserer wunderschönen demokratischen Bundesrepublik. Ja, wir bekommen langsam alles, was die anderen Länder auch haben. Wir bekommen einen Dschihad-Terrorismus, wir bekommen eine Erdoganisierung und wir bekommen eine Justiz wie im Mittelalter. Aber es wird ihnen nicht gelingen. No pasarán, pasaremos. Einen Artikel, den ich hier teilweise verlesen möchte, einen Kommentar, Leitartikel von Frau Annette Groß-Bongardt im Spiegel, der erscheint mir sehr gut geschrieben, um ein Problem aufzuzeigen, das im Moment in Deutschland real existiert. Es geht um den Echo-Skandal und es geht um einen Rapper, der sich Kollega nennt, Kollega mit G-A-H am Ende. Und da sagt Frau Groß-Bongardt, nach dem Eklat bei der Echo-Preisverleihung gibt es kaum noch jemanden, der die prämierten Rap-Songs von Kollega und Farid Bang öffentlich gutheißt. Selbst die Mitglieder des Beirats, die den Preis trotz Bedenken zuließen, verurteilen die Texte jetzt scharf. Kulturratspräsident Christian Höppner nennt sie widerlich. Musikratspräsident Martin Maria Krüger sagt, sie verletzten in unerträglicher und abstoßender Weise ethische Grundsätze. Warum haben sie dann der Preisvergabe zugestimmt, fragt Frau Groß-Bongardt. Die künstlerische Freiheit werde nicht so wesentlich übertreten, heißt es, dass ein Ausschuss gerechtfertigt gewesen wäre. Nicht so wesentlich. Die Geschäftsordnung des Echo-Beirats enthält glasklare Hinweise, wenn Inhalte gegen Normen verstoßen, etwa wenn sie verrohend wirken, zu Verbrechen oder Rassenhass anheizen, aufreizen, Gewalt heroisieren, Menschen, denen Leid angetan wurde, in einer der Menschenwürde verletzenden Weise verunglimpfen. Klare Hinweise, wenn diese Normen also verletzt werden, dann werden sie nicht prämiert, auf keinen Fall. All das findet sich in den Texten von Kollega und Farid Bang. Die Songs sind frauenverachtend, homophob, fremdenfeindlich und gewaltverherrlichend. Mache mal wieder einen Holocaust, rappt Kollega. Er verwendet immer wieder antisemitische Stereotype. Fast jedes Wort ist eine Waffe. Ausländer sind Syrer, die vergewaltigen. Dem Sänger Mark Forster will er die Darmflora per Schlagbohrer zerstören. Andere werden mit der Kalaschnikow massakriert. Früher schon beschwor er die Apokalypse. Im Garten Eden leben nach dem Endkampf um den Tempelberg nur Buddhisten, Christen und Muslime, keine Juden mehr. Die sind schon ausgerottet. Nicht die Freiheit der Kunst muss hier geschützt werden, sondern die Grundwerte der Toleranz und Menschenwürde. Verhandelt wurde ja nicht ein Verbot, sondern eine Achtung, eine Wertung. Der soll einen Preis bekommen, nicht preiswürdig. Vielleicht ist das auch gar keine Kunst, sondern Hate Speech verpackt in Rap. Man kann die Freiheit der Kunst verteidigen und doch sagen, so nicht. Man kann die Freiheit der Satire gegen Recep Tayyip Erdogan verteidigen und doch finden, dass Jan Böhmermanns Ziegenficker-Schmäh, dieses Gelöt nach Döner stinkt, dumpfe antitürkische Klischees bedient hat. Die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut. Deshalb darf sie nicht als Ausrede für fehlenden Mut missbraucht werden. Er lehne jede Art von Antisemitismus, Gewaltverherrlichung, Frauenverachtung, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie ab, behauptet der Echo-Veranstalter, der Bundesverband Musikindustrie. Und warum ist er dann nicht dafür aufgestanden, als es ernst wurde? Was für ein schöner Sonntag. Ja, jetzt, wo das Wetter immer besser wird, gibt's ja dann immer mehr auch Festivals im Freien, Musikfestivals, ne? Und rechtsextreme Musikveranstaltungen haben in den letzten 4 Jahren sich mehr als verdoppelt. Von 51 auf inzwischen 107 finden da jeden Sommer, Frühling und Sommer statt. Ne? Und wie jetzt vor ein paar Tagen, also schon länger passiert das, immer konkret in Thüringen, in Thema, wo sich dann Tausende von Nazis zusammenrotten und bei Großveranstaltungen dann ihre Heilsbotschaften verbreiten bei Musik und guter Laune. Und jetzt am 20. April, gerade zu Hitlers Geburtstag, ne, in Ostritz in Sachsen, gab es ein Festival, das hieß Schild und Schwert. Also rechtsextreme Bands, Tattoo, Messen finden da statt. Kampfsportveranstaltungen mit dem Namen Kampf der Nibelungen, so geht es dazu. Ja. Und dadurch wird halt auch befördert, was stattfindet in Deutschland. Jetzt vorletzte Woche eine Gruppe von Deutschen in Mecklenburg, die sind spazieren gegangen, leicht betrunken und wurden überholt von zwei Eritreern auf dem Fahrrad. Dann haben sie ihre Hunde hinter denen hergehitzt, sind dann auch noch selber hinterhergelaufen und haben die angegriffen und geschlagen, auf den Kopf getreten, wo sie am Boden lagen. Und eines der Fahrräder haben sie dann noch in den Teich geworfen, wo dann schon die Polizei war, ging es dann weiter. Scheiß Ausländer, ihr seid keine Deutschen. Ne? Sehr intelligenter Satz. Ne? Ihr seid keine Deutschen. Ne? Und dieses Dorf, wo das passiert ist, die waren eigentlich bis jetzt nicht aufgefallen durch rechte Übergriffe. Ne? Allerdings gibt's dort eine NPD, die immer mal wieder eine Kundgebung machen, ihre Zeitungen verteilen und so. Und die auch Tomaten wurden geworfen auf den Asylbewerberheim, und die Polizeisprecherin sagt, ja, in jüngster Zeit hat es keine rechtsextremen Vorfälle gegeben. Ab und zu nur wird ein kleines Hakenkreuz an die Wand geschmiert. Ja. Das gehört alles auch dazu. Trends in Deutschland. Herr Jan Fleischhauer im Spiegel, der spricht über die Israelisierung Deutschlands. Was mag denn da dahinter stecken? Er sagt, die Israelis feiern in diesen Tagen den 70. Jahrestag der Staatsgründung, was nichts daran geändert hat, dass Israel auf der Anklagebank sitzt und nicht jene Nachbarn, Achtung, die Juden sofort ins Meer treiben würden, wenn sie könnten. Israel-Kritik gehört bei Leuten, die auf ihre einwandfreie Gesinnung stolz sind, zum guten Ton. Der Palästinenser hingegen ist so etwas wie das Hätschelkind aller anständigen Deutschen. Niemand hat mehr Hilfsgelder erhalten als die armen Menschen in Gaza und im Westjordanland. Sie sind vermutlich das am höchsten subventionierte Volk der Welt. Er fährt fort. Weil das Geld nicht in Bildung und Infrastruktur geflossen ist, sondern in den Bau der Villen der Fatah-Funktionäre, sieht es in Gaza leider immer noch so aus wie vor dem Geldsegen. Aber vermutlich sind die Israelis auch an der Korruption dort schuld. Manchmal ändert die Haltung, wenn man selber erlebt, was man bis dahin nur vom Lesen kannte. Als Israel vor Jahren eine Mauer baute, um sich vor dem Terror aus den Palästinensergebieten zu schützen, war die Aufregung in Deutschland groß. Die bauen eine Mauer! Das änderte sich auch nicht, als die Zahl der Attentate nach dem Mauerbau schlagartig zurückging. Inzwischen haben wir unsere eigenen Erfahrungen mit Leuten, so fährt Herr Fleischhauer fort, mit Leuten, die den Koran als Anleitung zum Selbstmordattentat lesen. Wenn es in dem Tempo weitergeht, mit dem der Terror bislang bei uns Einzug gehalten hat, ist man in Berlin oder München bald nicht mehr viel sicherer als in Jerusalem oder Tel Aviv. Man kann auch sagen, wir israelisieren uns. Wenn man den Deutschen heute vorschlagen würde, sie sollten die Anschläge als Ausdruck der Verzweiflung sehen und lieber nach den Ursachen des Terrors fragen, anstatt die Täter zu jagen, hätten sie auch kein Verständnis dafür. Man kann das für eine Kapitulation vor der Realität halten oder für gesunden Menschenverstand. Ja, was antworten wir diesem Herrn Fleischhauer? Das ist eine Meinung, die herrscht wohl in Deutschland so ziemlich vor. Ja, also es ist ja bekannt, dass in den USA es diese jüdische Lobby gibt, ne, die überall versucht zu intervenieren, aber die gibt's natürlich auch in Deutschland. Ja, und solche Beiträge, das ist einfach die, ja, wie soll ich sagen, eine Journaille, die immer und immer, egal wo sie schreiben, in der Taz oder in der Zeit oder in der FAZ, und die immer nach dem gleichen Modell vorgehen, sobald irgendwo eine Kritik auftaucht gegen die Politik des Staates Israel, wird es sofort von denen gleichgesetzt als Antisemitismus. Das ist immer der gleiche Trick. Ja? Das ist alles sehr leicht und einfach zu durchschauen. Kommen wir zum Thema 1. Mai. 1. Mai hier, 1. Mai in Berlin. Wir wissen, das ist immer der, ja, der Kampftag der Arbeiterklasse. Da geht's heraus zum Großeinsatz, da geht's heraus zum 1. Mai. Die neue Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagt dasselbe wie ihr Vorgänger. Die Polizei werde am 1. Mai auf die bewährte Doppelstrategie zurückgreifen, also Kommunikation mit allen, die dazu bereit sind, und konsequentes Vorgehen gegen Gewalt. Den Unterschied zu den Vorjahren beschreibt Einsatzleiter Siegfried Peter Wulff. Mit Krieg auf den Straßen sei zwar nicht zu rechnen, aber wir haben zurzeit eine hochemotionale linke Szene. Auf der Pressekonferenz der Polizei zum 1. Mai listet Wolf am gestrigen Freitag die Neuerungen auf. Gucken wir mal, was sich da so tut. In Kreuzberg, im Görlitzer Park in Kreuzberg, veranstaltet das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg erstmals ein Mai-Fest. Mai Görli heißt das. Mai Görli. Görlitzer Park, Mai Görli. Dann gibt es den Aufzug 1. Mai im Grunewald, der ab 13.30 Uhr vom S-Bahnhof Grunewald durch die Villenviertel führen soll. Und es gibt den Aufruf bei der abendlichen revolutionären 1. Mai-Demonstration in Kreuzberg, ein Fahnenmeer mit verbotenen Symbolen zu zeigen. Wie berichtet, ist die Demonstration, wie im Vorjahr, nicht bei der Versammlungsbehörde angemeldet worden. Im Netz wurde dazu aufgerufen, aus Solidarität mit syrischen Kurden verbotene PKK-Fahnen mitzubringen. Wolf verweist darauf, dass es eine Straftat sei, eine Versammlung nicht anzumelden. Denkbar sei aber, die Demonstration wie im Vorjahr durch den westlichen Teil des Maifestes, das schreibt man jetzt als Englisch MY, Maifest, My Party, Oranienstraße bis Adelbertstraße und dann durch die Nauninstraße weiterlaufen zu lassen. Abhängig sei das davon, wie voll das Maifest sei. Mehr als 2 Personen pro Quadratmeter seien problematisch. Wir brauchen in Berlin kein zweites Duisburg, so Wolf in Anspielung auf die Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg vor einigen Jahren. Wegen der PKK-Fahnen habe die Polizei in den letzten Wochen intensive Gespräche mit Kurdenverbänden geführt. Das sagt Innensenator Andreas Geisel von der SPD. Wenn es am Dienstag Versuche geben sollte, verbotene Symbole zu zeigen, werde das eher aus Richtung der linksextremistischen Szene kommen, vermutet er. Der Einmarsch der Türkei in Afrin und die schwierige Lage der Kurden heize die Stimmung am 1. Mai an. Man werde keine Straftaten tolerieren und deshalb bei der Demo frühzeitig mit Videoaufzeichnungen beginnen, so Wolf. Wann und wo bei Straftaten eine Festnahme erfolge, sei der Kunst des Polizeiführers überlassen. Wegen der nicht angemeldeten Demo vom Vorjahr werde im Übrigen noch gegen 2 Personen vermittelt. Auch auf dem Fest im Görlitzer Park wird die Polizei präsent sein. Es gebe einen Aufruf, den Park zu stürmen. Aber nicht alles, was gesagt wird, wird auch gemacht, gibt sich Wolf locker. Auch die Demo im Grunewald, die an Botschaften sowie den Wohnhäusern von Joschka Fischer und Wolfgang Schäuble vorbeiführt, werde man aufmerksam verfolgen. Aber wir werden da nicht 10 Hundertschaften hinstellen. Gut, so sieht's aus. Zum 1. Mai in Berlin. Da wird sich einiges tun. Da wird einiges zusammenkommen. Wer jemals in Berlin gewohnt, gelebt hat, besonders in den 80er Jahren und die Geschichte der Stadt kennt und auch die Geschichte der 1. Mai-Demos, besonders dem berühmten 1. Mai 1987, als alles aus dem Ruder lief, der weiß, warum die Anwohner und die Bürger von Berlin ironisch von Maifestspielen sprechen. Da ist angesagt Randale mit der Polizei, Tränengaseinsätze, Brände, Plünderungen und allerlei andere lustige Maifestgeschichten. Die Frage ist immer, wer hat das damals angefangen? Ich war am 1. Mai 1987 in Berlin und kann bezeugen, angefangen hatte die Polizei. Die hatte nämlich Tränengas in eine Menschenmenge geschossen und auch in Wohnhäuser, wo Leute auf den Balkonen saßen. Das war ein bisschen so wie am 1. Mai 1929, dem Blutmai, als Sir Giebels Leute mit Panzerautos in die Arbeiterviertel fuhren und haben da losgerattert und losgeschossen. Wer hat nicht die unglaubliche Szene gesehen im 5. Kapitel von Babylon Berlin, wo die Schutzpolizei, Sir Giebels Polizei, die zwei Frauen auf den Balkon umgenietet hat mit ihren Schüssen von unten, von der Straße her, und das Ganze dann versucht hat, als kommunistische Morde hinzustellen. Eine unglaubliche Geschichte. Also, das funktioniert leider heute immer noch so und ähnlich. Dass dann auch Gewalt ausgeübt wird von allen anderen, das ist natürlich keine Frage. Und dass das Ganze dann aus dem Ruder läuft und alles zusammenkommt mit Alkohol und Aggressionen und Dummheiten, das ist klar. Einmal geöffnet, kommt aus der Büchse der Pandora alles. Alle Übel der Menschheit. Gut. Jo, Werner, was wirst du am 1. Mai machen? Der ist ja jetzt übermorgen. Nein, übermorgen. Hast du da schon Pläne? Ja, ich habe mir das kurz notiert, weil ich noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe. Am 1. Mai kann man demonstrieren von morgens bis abends, wenn man will. Die Frühaufsteher sind die Anarchisten, aber da gibt es ja auch wieder 100.000 Gruppen, also da ruft dann auf die CNT Catalunya oder auch CNT AIT schon um 11.30 Uhr sollen sich die Anarchosyndikalisten treffen an der Plaza de Los Angeles, da wo das Magma ist, und da gibt's dann Spektakel, Musik, Stände, Bücher und so weiter. Gedichte werden vorgelesen. Um 14 Uhr wird gemeinsam gegessen, hauptsächlich vegetarisch, aber nicht nur. Und dann um 18 Uhr Demonstration am Furat de la Vergogna. Da wird die Demonstration sein. Eine andere CNT ruft wieder auf um 12 Uhr am Parc de las Tres Chimeneas, da am Paralelo. Dann die große Demonstration der großen, ich sage nicht großen, nicht gelben Gewerkschaften, Comisiones und UGT, die wollen also gemeinsam demonstrieren, rufen aber an zwei unterschiedlichen, aber doch nahegelegenen Orten auf. Die Comisiones um 11.30 Uhr an der Ronda San Pere mit dem Paseo de Gracia, also da, wo das Scott Englés ist, und die UGT gleich daneben, auch Ronda San Pere am Plaza Urquinaona. Dann gibt's da noch die CGT, auch anarcho-syndikalistisch, die wollen sich um 12 Uhr treffen bei den Jardinets de Gracia. Also entweder gehe ich dahin und dann vielleicht auch nochmal um 18 Uhr zu der anderen am Furat de la Vergogna. Das ist so mein Plan für den nächsten Dienstag. In die Kirche werde ich da nicht gehen an diesem Tag. Ein Thema müssen wir noch unbedingt erwähnen, wenn nicht ausführlich behandeln oder versuchen zu analysieren. Das ist der Friedensprozess in Korea. 광명성 3호 2호기 위성 발사 성공. Das ist unglaublich, was da passiert ist. Man hätte es nicht mehr für möglich gehalten. Mit Kim Jong-un betrat erstmals ein nordkoreanischer Staatschef südkoreanischen Boden. Neue Geschichte im bilateralen Verhältnis wurde angekündigt. Der 27. April 2018 wird als ein ebenso symbolträchtiger wie herausragender Tag in die koreanische Geschichte eingehen. In Panmunjom, dem Grenzort, wo am 27. Juli 1953 der dreijährige Koreakrieg mit mehr als 4 Millionen Toten durch die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens ein Ende fand, trafen sich am gestrigen Freitag Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un erstmals persönlich. Nach getrenntem Mittagessen unternahmen beide Staatschefs einen Spaziergang, bevor die Gespräche am Nachmittag fortgesetzt und mit der Bekanntmachung der gemeinsamen Panmunjom-Erklärung über Frieden, Wohlstand und Vereinigung der koreanischen Halbinsel gekrönt wurde. Ich weiß nicht, ob jemand oder ob du die Bilder gestern gesehen hast im Fernsehen, in der Weltpresse, wie erst der eine den Demarkationsstreifen, die Demarkationslinie überschritten hat und ist in Richtung Süden gestiefelt und dann ist der andere auf die Nordseite rübergegangen. Das war schon ein, würde ich mal sagen, ein sehr bewegender Moment eigentlich. Wir können uns das hier im Westen und in Europa gar nicht vorstellen, was das für die Menschen da eigentlich bedeutet, so etwas erleben zu können und zu dürfen. Beide Länder wollen den offiziellen noch geltenden Kriegszustand bis zum Ende dieses Jahres also beenden. Außerdem streben sie gemeinsam eine vollständige nukleare Abrüstung an und erklären feierlich, dass kein Krieg mehr auf der koreanischen Halbinsel ausbrechen werde. Überdies beabsichtigen beide Seiten, ihre Armeen zu verkleinern und die schwer befestigte Grenze in eine Friedenszone umzuwandeln. Wir haben ja mal berichtet, was die da für Lautsprecher aufgestellt haben, die Amerikaner bzw. die Südkoreaner. Die haben da Lautsprecher aufgestellt, die schallen über 20, 30 Kilometer antinordkoreanische Propaganda Tag und Nacht in das Grenzgebiet. Das kracht einem in die Ohren, da kriegt man wahrscheinlich Kopfschmerzen. Es ist also eine Beschallungsoffensive und ein Beschallungsterror, den man eigentlich gar nicht glauben kann. Ja, und die haben sie jetzt abgestellt, ne? Ja, ja, die wurden abgestellt, Gott sei Dank, für die Leute. Disconnectiert. Und also ist wirklich überraschend, damit hat eigentlich niemand gerechnet, mit diesem Tauwetter, das da plötzlich eingesetzt hat. So ähnlich, also in Deutschland erinnert es ja so ein bisschen an die Zeit Gorbatschow. Gorbatschow und nach dem Mauerfall. Aber gut, wie das weitergeht, darüber kann man nur spekulieren, aber vielleicht funktioniert das, vielleicht kommt es da eines Tages auch mal wieder zu einer Wiedervereinigung, immer dann, wenn die USA einverstanden sind. Und selbst das könnte sein, weil es diesen Trump da vielleicht interessiert, da jetzt so eine eine Gegenmacht zu China aufzubauen. Ja? Sein Problem wird dann sein, dass er dann, dass die Achse des Bösen schrumpft, dann ist der dieses nordkoreanischen Baby dann nicht mehr der Böse, dann wäre der nächste Böse dann der Iran, der noch übrig bleibt, dann muss das wieder angeheizt werden und darum scheint es jetzt auch bei dem Treffen von Trump und Merkel zu gehen, Rolle des Iran, ja, Atomabkommen und so weiter. Und ich war da auch dann überrascht, weil den Trump, den hat man, stellt man sich ja so vor, so einen dummen, stumpfen Brutalo, ja. Aber er hat doch auch Scharfsinn, ne? Und hat jetzt wieder ein Beispiel gegeben seiner Fähigkeit, die politische Situation zu analysieren, ne? Hat jetzt also Reflexionen über Deutschland angestellt und ist dann zu dem Schluss gekommen, the Germans are bad, very bad. Ja, das ist Scharfsinn. Das ist ein schöner Arschloch-Scharfsinn. Bad people the Germans, bad people the Mexicans, bad people the Iranians. Kim Jong, a good man, a good people the North Koreans. Thank you.

Doch es gibt eine dunkle Seite. Selbst bekannte Rapper kokettieren mit antisemitischen Klischees. Es ist ein einfaches Spiel, die härtesten Textzeilen zu rappen, antisemitisches zu rappen und sich nachher immer darauf zu berufen, dass das nur eine Kunstform sei, so Daniel Neumann, Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde in Hessen. Die Story ist also auf Schulhöfe gegangen und hat nachgefragt, wie die Texte Jugendliche beeinflussen. In Offenbach sagte ein Schüler, Jude ist hier ein gängiges Schimpfwort. Das habe ich in der Grundschule schon oft gehört. Das heißt so, wenn man geizig ist. Auch andere Schüler finden Sätze wie Alter, du Jude, nicht schlimm. Das sei Teil ihrer Jugend, sei nicht böse gemeint und gehöre einfach zu der Musik, die sie hören. Jugendliche laden Songs umstrittener deutscher Rapper zigtausendfach auf Handys. Ist das der neue Soundtrack auf deutschen Schulhöfen? Es ist ein Film von Viola Funk. Den Film kann man sehen auf der Homepage des WDR. Das ist völlig einfach zu finden. Ihr geht zu wdr.de, Thema Kultur, und da findet ihr diesen Film zum Thema. Deutscher Rap. Populär und provokant. Und dann haben Leute, die eigentlich die ganze Zeit total nett zu mir waren, gesagt, sie ist Jüdin? Oh Gott. Rap kann sexistisch sein und homophob. Aber judenfeindlich? Jude, das ist so ein gängiges Schimpfwort. Das habe ich schon in der Grundschule schon so gehört. Die Texte sind umstritten. Und Hurensohn, Holocaust heißt dann übersetzt die totale Vernichtung aller Hurensöhne. Der neue Vorwurf? Antisemitismus im Deutschrap. Völlig irrelevant, ob er Antisemit ist oder nicht. Es ist mir auch völlig egal, was er denkt, weil es darauf ankommt, was er tut und darauf ankommt, was er singt und welche Textzeilen er verbreitet. Und im Netz verbreiten sich die Inhalte ganz schnell. Hier wird folgende Interpretation explizit zugelassen, und zwar, die Welt muss vom schädlichen und schändlichen Jüdischen gereinigt werden, erst dann herrscht Frieden zwischen den Menschen. Natürlich gibt es Antisemitismus im Deutschrap, so wie es den auch im Rest der Gesellschaft gibt. Deutscher Rap boomt bei den Jugendlichen. Über 300 Millionen Abrufe auf dem Streamingdienst Spotify, bis zu 100 Millionen Klicks auf YouTube, etliche Chartplatzierungen jedes Jahr. Deutsche Rapper haben Einfluss. In deutschen Kinderzimmern, auf Schulhöfen. Sexismus und Homophobie. Diese Vorwürfe gegen Rapper gibt es schon lange. Judenfeindliche Texte gab es bisher jedoch selten. Doch jetzt mehren sich die Vorwürfe. Selbst Zeilen von populären Rappern sollen antisemitisch sein. Was ist da dran? Im deutschen Rap gibt es kaum Juden, die offen zu ihrer Religion stehen. Marina Bujonaschwili ist eine der wenigen. Sie ist eine der bekanntesten Promoterinnen in der Szene, hat schon mit vielen berühmten Rappern gearbeitet. Also am meisten äußert sich der Antisemitismus im deutschen Rap eigentlich hinter den Kulissen. Zum ersten Mal erzählt sie offen von ihren Erfahrungen mit Antisemitismus innerhalb der Szene. Ich war bei einem Festival und habe Backstage gearbeitet. Und ein junger Mann aus der Rap-Szene war unterwegs, der dann über den ganzen Raum schrie, du Jude, du Jude. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass ich auch andere Sprachen verstehe. Und dann habe ich natürlich auch verstanden, dass Leute, die eigentlich die ganze Zeit total nett zu mir waren, zu demjenigen dann in einer anderen Sprache gesagt haben, so, what the fuck, sie ist Jüdin? Oh Gott, das wussten wir gar nicht. Und direkt deren Verhalten mir gegenüber sich verändert hat. Und es gab schon Künstler, die nicht mit mir zusammenarbeiten wollten, wegen meiner Religion. Keine Ahnung, was deren Angst war. Diesen Film kann man sehen auf WDR, die Story, die dunkle Seite des deutschen Rap. Der Film ist 43 Minuten lang. Wir müssen uns jetzt so langsam verabschieden. Werner wollte noch einen Skandal erwähnen, der hier sich seit Wochen vor unser aller Augen abgespielt hat und der jetzt zu einem, ja, späten und hässlichen Ende geführt hat. Spät und schlecht, aber sie ist weg. Oder zu einem guten Ende, wie man will. Ne? Am ja, Ende wird alles gut. Ja? Also vielleicht ist heute die letzte Gelegenheit, darüber zu reden, weil jetzt ist sie endlich weg. Und die nächsten Skandale kommen. Genau. Die Präsidentin vom Land Madrid, von der Comunidad Madrid, Cristina Cifuentes, die wurde ja aufgebaut in den letzten Jahren von der PP, von dieser rechtskonservativen Partei, als Doña Proper, also die Entsprechung zu Mr. Proper. Die neue PP sollte die verkörpern und Transparenz und weg mit der Korruption. Ja gut, dann kam diese Geschichte auf, dass sie ihren Master getürkt hat oder geschenkt bekommen hat oder gekauft hat, ihren Mastertitel, weiß nicht mehr, Recht für regionale Autonomien oder sowas war der Titel. Und also 4 Wochen lang, wie immer bei Korruptionsfällen, alles vertuscht, gelogen, auf Teufel komm raus, Tatsachen verdreht und natürlich auch diejenigen anschuldigen, die das entdeckt haben, die das aufgebracht haben, die Journalisten von El Diario. Ne? Und dann in den letzten Tagen ist es schon ein bisschen kleinlauter geworden. Ich bin Präsidentin, ich trete nicht zurück, ich wurde gewählt. Ne? Ich werde meine Aufgaben wahrnehmen bis zum letzten Tag. Der letzte Tag, das kann morgen sein oder übermorgen oder nächste Woche oder in einem Monat oder in einem oder in 5 Jahren. Ja? Und jetzt hat sich dann also herausgestellt, es war genau ein Tag, da ist sie dann jetzt endgültig zurückgetreten, hat dann gesagt in der Pressekonferenz, eigentlich wollte ich erst am 2. Mai zurücktreten, aber jetzt ist die rote Linie überschritten. Und wenn die von einer roten Linie redet, denken natürlich alle, dass jetzt ein Video aufgetaucht ist, das zeigt, dass sie Kleptomanin ist, dass sie also in einem Supermarkt 2 Glastöpfchen geklaut hat mit Hautstraffungssalbe. Ja, und nein, das meint sie aber nicht, sondern die rote Linie wurde überschritten wegen der Hexenjagd, die auf sie stattgefunden hat. Der Grund ist für diese Hexenjagd mein Kampf gegen die Korruption. Ja. Also das sind unsere Politiker hier und ab nächste Woche geht es dann wieder um andere neue Leute und wir werden dann auch nach dem 1. Mai weiterhin darüber berichten. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Cafamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Tschüss, Werner. Alles Gute. Gleichfalls und gleichfalls auch an alle Hörerinnen und Hörer und bis nächste Woche. Einen schönen 1. Mai wünschen wir Ihnen allen, meine Damen und Herren. Gehen Sie raus, protestieren Sie gegen alle Übel dieser Welt und dieses Systems und dieser Gesellschaft. Machen Sie mit, aber vergessen Sie auch nicht, danach tanzen zu gehen und herrlich zu feiern. Tschüss, Agur, Adeu. Durstig und müde von Connemara herkommen, hörte ich, es war kurz vor Einbruch der Nacht. Aus einem einsamen Pub an der Straße Musik an der Tür, mein Schild angebracht. Darauf stand in verwitterten Lettern zu lesen: Willkommen Fremder in Fuchsingers Rest. Gerade feierten Leute aus Dundrum, denn so hieß das Nest hier ein kleines Fest. Fühlte mich